Trockene Holzscheite knistern im Feuer auf knapp 900 Metern Höhe im Westjordanland nahe Nablus. Das Lagerfeuer brennt auf einer Anhöhe am Ortsrand des kleinen Dorfes Kusra. Nur ein paar hundert Meter entfernt leuchten die Lichter jüdischer Siedlungen in der Dunkelheit. Der 45-jährige Abu Amar aus Kusra zeigt hinüber. Ich konnte after this Kida, this Ihya, the settlement here, Ihya, after ich konnte Kida. Abu Amar und ein knappes Dutzend anderer Männer und Jungen aus Kusra kauern um das Lagerfeuer. Sie machen Pause. Später werden sie mit einfachen Holzstöcken und Handscheinwerfern auf Patrouille gehen. Manchmal sind wir nur 4 oder 5, die aufpassen, manchmal auch bis zu 50. Das hängt immer ein bisschen von der aktuellen Lage ab. Und viele können ja auch erst nach der Arbeit. Wir sitzen hier zusammen, reden, trinken Kaffee, halten uns wach. Manchmal singen wir auch oder erzählen uns Witze. Die ganze Nacht. 5 solcher Aussichtspunkte gibt es rund um das Dorf. Bis 4 Uhr morgens stehen die Männer jede Nacht Wache. Sie fürchten Attacken radikaler jüdischer Siedler. Wie Ende Juli in der Ortschaft Duma, das nur eine Viertelstunde mit dem Auto von Kusra entfernt ist. Maskierte Männer warfen dort einen Molotow-Cocktail in das Haus einer palästinensischen Familie. Der jüngste Sohn, gerade 18 Monate alt, starb in den Flammen. Sein Vater erlag gut eine Woche später seinen Verletzungen. Die Mutter und der zweite Sohn der Familie sind weiter in Behandlung. Die israelischen Sicherheitsbehörden vermuten nationalreligiöse jüdische Extremisten hinter der Tat. In der unmittelbaren Nachbarschaft der 6000 Einwohner-Ortschaft Kusra gibt es 5 jüdische Siedlungen. In den letzten Jahren, erzählt Abu Amar, kam es immer wieder zu Übergriffen aus den Siedlungen heraus, vor allem gegen die Bauern von Kusra, dessen Bewohner hauptsächlich von der Landwirtschaft leben. Die Siedler versuchen unseren Bauern den Zugang zu ihren Feldern zu versperren und sie verprügelten sie dabei auch schon oder vertrieben sie einfach nur. Aber natürlich arbeiten die Bauern weiter auf ihrem Land. 2011 erreichten die Attacken dann einen Höhepunkt, als Siedler Feuer in einer unserer Moscheen legten. Außerdem wurden Schafe getötet und Olivenbäume und Brunnen zerstört, berichtet Abu Amar. Das palästinensische Kusra gehört zu den Gebieten im Westjordanland, in denen nicht die palästinensische Polizei, sondern Israel für die Sicherheit zuständig ist. Die Behörden würden einfach nichts gegen die radikalen Siedler tun, klagt Abu Amar. Wir erstatteten in knapp 40 Fällen Anzeige wegen der Attacken, aber die Israelis schlossen alle Fälle, es gab keine Ermittlungen. In Kusra passen sie weiter auf ihre Häuser und Felder auf. Die palästinensische Autonomiebehörde hat dazu aufgerufen, nach israelischem Recht ist es illegal. Wir lassen uns das nicht verbieten, sagt Abu Amar. Dann verschwindet er mit seinem Stock und seinem Handscheinwerfer in der Dunkelheit.